Dialog 3. Mögen Sie Fisch? Ja. Dann sollten Sie mal die Seezunge probieren. Sie wird in sehr wenig Olivenöl in der Pfanne gedünstet und mit Zitrone serviert.